Als nun Ahab der Isabel alles erzählte, was Elia getan und wie er sämtliche Propheten mit dem Schwerte getötet hatte, da sandte Isabel einen Boten an Elia und ließ ihm sagen, mögen mir die Götter antun, was sie wollen, ja, morgen um diese Zeit will ich mit deinem Leben verfahren, wie mit dem Leben eines jeden von ihnen geschehen ist. Da fürchtete er sich, brach auf und ging davon, um sein Leben zu retten. Als er aber nach Beerseba gelangt war, das zu Juda gehört, ließ er seinen Diener da selbst. Er aber ging hinein in die Wüste, eine Tagereise weit, kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Da wünschte er sich den Tod und sprach, es ist genug. Nimm nunmehr, Jahwe, mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Hierauf legte er sich nieder unter einem Ginsterstrauch und schlief ein. Da mit einem Male rührte ihn ein Engel an und sprach zu ihm, stehe auf und iss. Und als er hinblickte, da fand sich zu seinen Häupten ein gerösteter Brotfladen und ein Krug mit Wasser. Da aß und trank er und legte sich sodann wieder schlafen. Aber der Engel Jahwes kam zum zweiten Male wieder, rührte ihn an und sprach, stehe auf und iss, sonst ist der Weg für dich zu weit. Da stand er auf, aß und trank und wanderte vermöge der Kraft, die diese Speise wirkte, 40 Tage und 40 Nächte hindurch bis zum Gottesberge Horeb. Dort aber trat er in eine Höhle ein und blieb da selbst über Nacht. Da nun erging das Wort Jahwes, und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Er antwortete, geeifert habe ich für Jahwe, den Gott der Heerscharen, denn die Israeliten haben deine Verordnungen außer Acht gelassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwerte getötet, so dass ich allein übrig geblieben bin, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Da sprach er, gehe hinaus und tritt auf den Berg vor Jahwe. Jahwe aber zog an der Höhle vorüber, und ein großer und heftiger Sturmwind, der Berge zerriss und Felsen zerschmetterte, ging Jahwe voran, Jahwe aber war nicht in dem Sturmwind. Nach dem Sturmwind aber kam ein Erdbeben, Jahwe war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, Jahwe war nicht in dem Feuer. Nach dem Feuer aber ließ sich ein sanftes Säuseln vernehmen. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel, ging heraus und trat an den Eingang der Höhle, da redete ihn eine Stimme an und sprach, was willst du hier, Elia? Er antwortete, geeifert habe ich für Jahwe, den Gott der Heerscharen, denn die Israeliten haben deine Verordnungen außer Acht gelassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwerte getötet, so dass ich allein übrig geblieben bin, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Jahwe aber sprach zu ihm, gehe wiederum deines Wegs, nach der Wüste von Damaskus, und begib dich hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Jehu aber, den Sohn Nimsis, salbe zum König über Israel, und Elisa, den Sohn Safats, von Abel-Mehola, salbe zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den wird Jehu töten, und wer dem Schwerte Jehus entrinnt, den wird Elisa töten. Doch will ich in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben, und jeglichen Mund, der ihn nicht geküsst hat. Als er nun von dannen ging, traf er auf Elisa, den Sohn Safats, der war gerade mit Pflügen beschäftigt, 12 Rinderpaare waren vor ihm, und er selbst befand sich bei dem 12. Da ging Elia zu ihm hinüber und warf seinen Mantel auf ihn. Er aber verließ die Rinder, eilte Elia nach und bat, lass mich zuvor noch meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er antwortete ihm, geh noch einmal hin, doch bedenke, was ich dir getan habe. Da verließ er ihn und ging noch einmal zurück, nahm das Rinderpaar und schlachtete es, mit dem Geschirre der Rinder aber kochte er ihr Fleisch und gab's den Leuten, dass sie aßen. Sodann brach er auf und folgte Elia nach und ward sein Diener.